schau ich am Abend in die Ferne und auf die schlafende Natur, seh ich das Leuchten vieler Sterne und der Meteoritenspur. O großer Gott, ich bin so klein, wenn ich die Werke deiner Hände seh. Ich danke dir, dass ich als Stein in deinem großen Bau darf heute stehen. Ich sah am Strand die blauen Wellen, wie sie dort spielten auf dem Sand. Ich fand im Wald so manche Quelle und trank ihr Wasser aus der Hand. O großer Gott, ich bin so klein, wenn ich die Werke deiner Hände seh. Ich danke dir, dass ich als Stein in deinem großen Bau darf heute stehen. Ich seh im Geiste Jesus sterben, am Kreuz ist Stamm für meine Schuld. Seh ihn im Leiden heil erwerben, für mich aus lauter Lieb und Huld. O großer Gott, ich bin so klein, wenn ich die Werke deiner Hände seh. Danke dir, dass ich als Stein in deinem großen Bau darf heute stehen.